Lektion 8, Übung 8. Also, Herr Kehl, heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Der alte Liefertermin ist, warten Sie mal, der 27. Mai. Sie wollen die Sache auf KW25 verschieben. Das ist dann frühestens der 21. oder 22., spätestens sogar der 25. Juni. Vom 27. Mai bis zum 25. Juni, das sind 4 Wochen. Das geht nicht. Nein, nein, wir müssen spätestens nächste Woche liefern, also in KW24. Am besten gleich am 14., aber spätestens am 16. Spätestens! Das müssen wir organisieren. Und das ist ja auch nicht schwer. Sie haben selbst gesagt, Sie können das Servicetraining vom 11. bis zum 13. absagen. Das müssen Sie also auf September verschieben. Den Wartungsauftrag am 14. in Leipzig muss unser Dresdner Servicepartner übernehmen und Sie brauchen noch einen Mitarbeiter. Herr Peters kann ab morgen zu Ihnen in den Kundendienst kommen. Der übernimmt die Aufgaben von Frau Kunz. Wie lange ist sie denn noch krank? Bis zum Wochenende, sagt sie. Dann kann sie also am 14. wieder arbeiten. Na, bis dahin ist die Sache hoffentlich erledigt. Aber vielleicht kann sie doch noch helfen. Ist das so in Ordnung, Herr Kehl? Ja, so geht es. Vielen Dank für die Hilfe, Herr Meyer.